Ja, ihr Lieben, der Sommer ist fast vorbei und wir sind wieder da. Ich begrüße euch wirklich ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und ich schlage vor, wir tun jetzt mal ganz einfach so, als hätte es die ganze lange Sommerpause gar nicht gegeben. Und wir fangen sofort an, gehen sofort in die Vollen. Talk Radio in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das heißt, die Stammkundschaft hier von mir, die weiß das. Das heißt, offene Sendung, offenes Talk Radio. Und die, die ihr heute Abend zufälligerweise zum ersten Mal hier reinschaltet, im Fernsehen oder im Radio bei uns live. Das heißt, ihr könnt hier ganz einfach bei mir anrufen, in dieser Sendung live, und euch mit mir unterhalten. Über alles Mögliche und über alles Unmögliche. Ihr könnt mit mir streiten, ihr könnt mit mir reden, ihr könnt mit mir plaudern, was auch immer. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer in unserer neuen Staffel nach der Sommerpause, das ist Oliver und Oliver ist 30 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, hier ist der Oliver. Oliver, hi. Ich habe aber folgendes Problem, und zwar habe ich eine Neigung, Strumpfhosen von Damen anzuziehen, also Nylonstrumpfhosen. Und das Ganze also so hinter jeder Tür, also praktisch verschlossen für mich, heimlich, ne? Ja. So, und ich bin letztens aufgefallen beim Essen bei Bekannten, war ein Kollege neben mir, der hat neben mir gesessen, und unter meiner Jeans habe ich diese Strumpfhose angehabt. Und da war das Bein dann beim Sitzen so ein bisschen eingeknickt, so ein bisschen höher. Ja. Ja, und man konnte also unten diese Strumpfhose sehen, dass ich nicht bemerkt hatte. Mhm. Ja, und die hat er, oder die wurde sofort als Damenstrumpfhose ja, erkannt? Ja, nee, dieser Typ, der guckte dann so, so an mir runter, und als dann so, als wir beide allein am Tisch saßen, sagte er, hör mal, was hast du denn da, ne? Mhm. Und fühlt mir so unten am Knöchel, ja, und dann hat er diese Strumpfhose praktisch entdeckt, ne? Mhm. Ja, wurde mir natürlich, ich wurde total rot und war mir ganz peinlich, erste Sache, ja, und jetzt hat er gesagt, also er wird das allerletzte, wird mich damit total blamieren, das wäre wohl das allerletzte. Ja, und deshalb erpresst er mich. Inwiefern? Ja, er hat eine neue Wohnung bekommen und der muss sie renovieren. Und ich soll für ihn also in Baumärkten Diebstähle begehen. Er braucht ein paar Kleinigkeiten, also sagen wir mal teure Kleinigkeiten, die ich dann praktisch für ihn klauen muss. Mhm. Und ich muss also täglich irgendwas für ihn besorgen. Also das heißt, du hast das auch schon gemacht? Ja, ich bin sogar letztens einmal aufgefallen dabei. Was hast du denn geklaut für ihn? Ja, so eine Seifenschale. Eine Seifenschale? Ja, aber so eine teure, also nichts billiges oder so. In Werte von? 78 Mark. Ja, und man hat dich erwischt dabei? Ja, der Ladendetektiv. Und, was ist daraus geworden? Ja, ich habe eine Anzeige bekommen, die Personalien wurden festgestellt. Ja, und ich muss mich das ja wahrscheinlich vor Gericht verantworten für. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Wie erpresst er dich denn? Was droht er dir? Ja, er droht mir also damit, mich im ganzen Bekanntenkreis zu blamieren, mich zu outen, das zu erzählen, dass ich also eine Macke hätte und diese Strumpfhosen trage. Also weißt du, spontaner Einfall von mir. Du hast eine Macke, dass du dich von dem erpressen lässt. Ja, aber Junge, was soll ich denn machen? Indem du das ganz einfach abstreitest. Nur er hat es doch gesehen. Ja, aber ich bin so ein Typ, dem glaubt man einfach irgendwo nicht. Ich bin dieser andere. Also ich finde, dass man dir ganz gut glauben kann. So wie du jetzt gerade hier rüberkommst. Ja, aber der andere Typ, der ist mehr Mann. Der ist ja, aber was bist du denn für ein Mann? Der ist sofort aber Oliver, was bist du denn für ein Mann, wenn du dich von irgendeinem anderen erpressen lässt? Das ist ja nun eine ernstzunehmende Angelegenheit. Ja, aber ich schäme mich begehst. Wie bitte? Ich schäme mich das total dafür. Ja. Sag mal, jetzt mit dir zu reden, das fällt mir irgendwo ein bisschen leichter, weil wir kennen uns jetzt nicht so direkt, sondern du weißt ja nicht direkt, wie ich aussehe. Und, ist klar, ne? Ist klar. Aber du begehst ja nun Gesetzesbrüche und du gehst das Risiko ein, dass du ja in große Komplikationen gerätst. Und ja, aber du bist ja jetzt schon. Ich habe keine andere Chance. Ich traue mich einfach nicht, irgendwie mich da zu stellen. Kann ich nicht verstehen. Also wenn dir jetzt irgendein Schmankerl mit dir machen würde, dich erpressen würde, aber dich erpressen zu lassen und wirklich einen Diebstahl zu begehen. Ich muss ja täglich was anschleppen für ihn. Täglich irgendwas. Wie, das heißt, er ruft täglich bei dir an und sagt, ich möchte heute das haben. Er kommt täglich vorbei und holt das ab, was ich da praktisch gesorgt habe, dieses Teil. Wie lange geht das schon so? Seit ungefähr 14 Tagen. Und seit 14 Tagen holst du fast täglich irgendetwas rein? Nee, nicht fast täglich, jeden Tag ein Teil. Jeden Tag ein Teil? Und wenn ich dann schon mal am anderen Tag irgendwie nicht will, dann hole ich ja schon mal einen Tag zwei Teile, dass ich ihnen am nächsten Tag eins geben kann von dem Tag, wo ich gar nicht war. Ne? Und es bezieht sich immer, habe ich das gerade richtig verstanden, immer auf Baumärkte oder auf alles Mögliche? Ja, im Moment so hauptsächlich auf Baumärkte. Weil das heißt, er hat gerade eine neue Wohnung, oder was? Ja, er hat eine neue Wohnung bezogen. Wenn es nicht so ernst wäre, würde man ja sagen, es ist eine sehr witzige Angelegenheit. Ich kann auch verstehen, dass du irgendwo darüber lachst, ne? Ja. Aber für mich ist die Sache einfach irgendwo, damals, da ist doof, aber zu ernst. Was waren das denn noch für Gegenstände, die du für ihn geklaut hast? Ach, fing an bei ganz normalen Steckdosen, aber bei der teuren Serie, ne? Mhm. Dann über Dimmer, dann über Zahnputzbecher, die so an die Wand geschraubt werden. Mhm. So teure Sachen eben, Handtuchhalter, eine Seifenschale ist dabei gewesen. Alles mögliche, was so anfällt. Gibt es Menschen, die so dumm sind und das mit sich machen lassen? Ich kann es nicht glauben, Oliver. Hast du eine Beziehung im Moment? Nein, zurzeit nicht. Ja. Wenn ich eine Beziehung habe, dann habe ich diese schon verloren gegangen. Ja. Also könnte dir sowieso gar nicht so Dramatisches passieren, ne? Also wenn du jetzt eine feste Freundin hättest, wäre es vielleicht noch ein bisschen komplizierter, wenn der irgendetwas rumschwafeln würde. Ja, aber dieser Typ, der mir in dem was erzählt, ich kann es nicht abschreiten, dem glaubt man einfach hundertprozentig. Wenn ich ihm was erzähle, da stellt man dann eher so, naja, gut, guck mal da. Mhm, ist für mich aber kein überzeugendes Argument, eine Straftat zu begehen, Oliver. Ja, ganz ernst appelliere ich wirklich an deine Courage zu sagen, leck mich. Es stimmt alles nicht, wenn du das irgendwie in der Öffentlichkeit sagst. Ich werde es radikal abstreiten. Ich mache für dich keinen einzigen Finger mehr krumm. Du steckst ja schon so ein bisschen jetzt in der Scheiße drin, ne? Durch die Anzeige. Ich bin kriminell. Du bist kriminell. Und was machst du vom Beruf? Ja, ich bin Sozialarbeiter. Ja, wunderbar. Das heißt, du verbaust dir vielleicht noch mehr Chancen für irgendwie eine weitere Anstellung demnächst. Darf ich nur eine Frage stellen? Wenn ich jetzt vor dem Richter sitze und der fragt mich jetzt, ja, warum haben Sie diesen Diebstahl begangen? Ja, denkst du denn, du kriegst ja mildernde Umstände? Nein, aber was soll ich da sagen? Ja, das ist wahrscheinlich das Gleiche, was du mir jetzt hier erzählt hast. Also, klare Sache, meine Meinung, du wolltest meine Meinung wahrscheinlich hören, sonst hättest du mich angerufen. Die Meinung ist völlig klar, sofort einen Cut machen und das nicht mehr mit dir anstellen lassen. Aber morgen gar nicht mehr. Ach, morgen gar nichts mehr machen. Ich sag mir noch einen Satz zu deiner Strumpfhosengeschichte. Warum machst du das? Ja, ist einmal der Reiz, dass keiner weiß, so, ne? Ja, das Unnormale eben, dass dass ich irgendwo was mache, was im Prinzip ja zu mir nicht passt, was ich zu mir nicht gehört, was für mich nicht gehört, und fühlt sich irgendwie auch wahnsinnig toll an, ne? Wie lange machst du das schon? Du bist 30 Jahre alt? Ja, also ungefähr 3 Jahren so. Wie bist du drauf gekommen? Ja, einfach mal an eine Ecke gefunden von einer damaligen Freundin, heimlich mal angezogen und sie da, gefiel mir irgendwo. Ich habe also keine behaarten Beine, ich habe so glatte Beine, und die sitzt irgendwie so, die fühlt sich irgendwie toll an. Geht immer einher mit einer sexuellen Erregung? Ja, jein. Ja, nicht direkt, ne? Hat eine Frau, eine Freundin das mal bemerkt bei nein, dir? Nein. Bis jetzt dieser Typ, der Einzige, der es überhaupt rausgekriegt hat. Ich ärgere mich darüber schon. Ich schäme mich dafür. Oliver, meinst du, du kannst das? Morgen zu sagen nein? Ich denke mal eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal entscheiden. Ne? Weil du, ich sage es nochmal, du machst es immer schlimmer. Du machst es von Tag zu Tag schlimmer. Ja, ich sag mir immer, jeder Tag, wo es gut geht, habe ich Glück gehabt. Ne? Nein, jeder Tag, den du weiter das betreibst, bist du näher an großen Komplikationen für dein Leben. Reitest du dich einfach mehr in den Schlamassel rein. Ja, richtig. Das ist so. Ja, ja. Und nochmal, streit es einfach ab. Und wenn ein übler Beigeschmack in dem Bekanntenkreis da ist und oder irgendwie hängen bleibt, ist auch egal. Lieber einen üblen Beigeschmack, lieber einen schlechten Ruf haben, als kriminell werden. Na, ist irgendwo einleuchten. Außerdem sind das blöde Bekannte, wenn die Nase rumpfen, wenn du solche Sachen machst. Naja, aber ich, der ist nochmal in die Clique mit rein, ne? Und ist nochmal da, der Typ. Wenn du in meinem Freundeskreis wärst, wäre mir das scheißegal, ob du Strumpfhosen anziehst oder weiß ich was. Ja, wäre natürlich schöner, klar. Oliver, Jürgen, in diesem Sinne, ciao. Alles Gute für die Sendung nochmal. Danke, ne? Ciao. Danke, ciao. So, ihr Lieben, wenn ihr mich anrufen wollt, hier für die Radio-Zuhörer nochmal unsere Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. 15 Jahre war Christian, der eigentlich jetzt dran sein sollte. Der hat aufgelegt. Ist nochmal ein Sprung nach oben, altersmäßig. Freue mich sehr. 72 Jahre alt. Rosi! Hallo! Ja! Hier ist die Rosi. Meine Liebe, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich noch viel mehr, dass du wieder da bist. Ich muss dir mal sagen, ich bin ja jemand, der gerne faulenzt und der auch den Urlaub liebt. Aber ich habe richtig Bock gehabt und Lust, vorhin habe ich das so gemerkt, wieder hier zu euch zu kommen in die Sendung. Habe ich richtig Lust drauf. Ja, das ist ja fantastisch. Und ich hatte direkt Entzugserscheinungen. Ja, Mann, das sind ja Komplimente. Was ist denn dein Thema, Rosi? An und für sich überhaupt keins. Ich bin zufrieden und glücklich und freue mich meines Lebens. Ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch und mache das Beste aus dem Leben. Aha. Ich habe sehr viel mitgemacht, vielleicht gerade deswegen. Ja. Aber wie gesagt, also ich denke immer nur positiv und sage immer, es ist nicht so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist. Ja. Und dem jungen Mann, dem möchte ich sagen, der ist ein bisschen dumm. Ja. Der müsste an für sich ja sich überlegen. Jetzt hat der Kerl ja noch mehr Beweise, ihn zu boykottieren irgendwie, indem er dann sagt, du, der hat geklaut. Er kann ihn immer mehr erpressen. Also das ist ein Wahnsinn, sowas. Es wird immer schlimmer. Da könnte ich über sowas könnte ich mich aufregen. Ja. Also auf jeden Fall freue ich mich, dass du wieder zurück bist. Ich gönne dir die lange Pause. Aber ich kam vom Urlaub zurück und habe gedacht, mein Gott, der Domian ist nicht mehr da. Wir machen das ja jedes Jahr, so eine etwas längere Sommerpause. Ja, ist auch mal nötig. Sei dir ja auch gegönnt. Weil das ich habe ja heute Abend mit meiner Schwester in Bielefeld telefoniert und die sagte mir, Domian ist wieder zurück. Wie heißt denn die meine Schwester? Meine Schwester ist 81. Aha. Und mein Schwager ist 88. Ja. Und der ist blind und der hört dich schon seit Jahren am Radio. Das ist ja toll. Und meine Schwester wollte ihm mal was erzählen, nachdem sie dich das erste Mal gesehen hat. Ja. Und da waren zwei besondere Fälle, die du dann an deine Psychiater weitergegeben hast. Und sie musste unbedingt mit ihrem Mann darüber reden, weil sie so innerlich aufgewühlt war. Und der hörte zu und sagte, was willst du denn? Das ist doch Domian. Den höre ich schon seit Jahren am Radio. Rosi, du bist eine fleißige Zuschauerin oder Zuhörerin. Ja. Deine Sendung höre ich jetzt aus dem, was du da sagst. Ja, ja, natürlich. Jetzt will ich die Chance natürlich nutzen, wo ich dich an der Strippe habe. Gibt es auch irgendetwas, was du, wo du sagen würdest, das könnte man vielleicht ein bisschen anders machen? Oder das gefällt mir nicht so gut? Nein. Nichts? Nein. Ich bewundere dich, ich bin ein großer Fan, ist ja logisch, und daher bewundere ich dich auch. Aber ich finde das so fantastisch, wie du mit deiner Jugend so weise mit den Leuten umgehst, wenn die entweder, ob sie beschissen sind, auf Deutsch gesagt, oder ob sie wirklich Probleme haben, oder ob sie lustig sind. Also ich finde es einfach fantastisch, was für eine Menschenkenntnis du hast und mit wie du mit denen umgehst. Das finde ich also einfach fantastisch. Stören dich? Das ist ja, wundert mich manchmal, dass das nicht der Fall ist. Ich frage dich jetzt, du bist ja nur eine ganz andere Generation. Du bist so die Generation meiner Eltern. Stören dich manchmal so diese doch harten Sexthemen, die wir hier haben? Nein, ich muss sagen, meine Eltern waren für die damalige Zeit schon sehr fortschrittlich und wir sind alle sehr frei erzogen und sehr tolerant. Dann hast du ein großes Glück gehabt. Das weiß ich auch zu schätzen. Ja. Also ich habe wirklich fantastische Eltern und hauptsächlich meine Mutter, die war also spitzenmäßig, obwohl meine drei Brüder im Krieg gefallen sind. Hat die nie irgendwie gejammert und hat also immer das Leben, und daher bin ich auch so positiv. Ich wollte gerade sagen, das hast du geerbt, das hast Gott du von sei ihr Dank übernommen, ja. Und wie gesagt, also wir sind sehr, also ich zumindest, sehr frei erzogen und sehr früh aufgeklärt mit allem drum und dran und habe also gar keine Bedenken über das ist schön über die Sexualität der jungen Leute. Warum nicht? Das was Natürliches. Meine Mutter hat immer gesagt, Sex ist nichts Schmutziges. Das ist richtig. Es ist was Herrliches. Ja. Es muss nur mit Liebe geschehen. Das ist ein schöner Satz. Der gefällt mir sehr gut und da mache ich auch ein dickes Ausrufungszeichen hinter. Ja. Liebe Rosi, schön, dass du mich angerufen hast, dass du durchgekommen schön, bist. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe schon so oft versucht. Und jetzt werden wir uns wieder jede Nacht sehen und hören. Jawohl. Ne? Also. Ich bin eine früh aufstehende Nachteule. Eine früh aufstehende Nachteule. Ja. Liebe Rosi, alles Gute. Danke, ebenfalls. Schönen Gruß an das ganze Team. Ich finde euch spitzenmäßig. Ich werde es ausrichten. Und bleib du, wie du bist. Das gefällt mir gut. Dankeschön. Tschüss, Rosi. Bleib ich. Ciao. Schön. Wieder. Das war die nette Rosi. 72 Jahre alt und jetzt kommt 18 Jahre alt Pierre. Hi. Hallo. Ja, Pierre. Wie geht's dir? Ja, geht mir gut. Geht's dir gut? Ja. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, wir hatten von unserer Schule, machen wir also einen Krankenhausfunk. Das heißt, wir machen immer mittwochs. Radio Lennestadt nennt sich das. Dann gehen wir von der Schule, also dann gehen wir da runter und dann haben wir unser eigenes Tonstudio. Da werden dann wird dann live gesendet jeden Mittwochnachmittag für ein Krankenhaus. Für ein Krankenhaus, ja, genau. Ja. Ja, und dann werden da halt so Quiz vorbereitet. Ja. oder Reportagen, was so aktuell ist, was so los ist in der Umgebung oder so Wochenschau, was die letzte Woche passiert ist. Ja, und also das ist ein Thema, der Krankenhausfunk. Ja, genau. Ja, wie bist du daran gekommen? Ja, also einfach über die Schule, weil die Jahrgangsstufe 12, die ist halt bei uns, die bieten da so Literaturkurse an, da kann man dann in Theater gehen, in Foto oder halt auch in Krankenhausfunk. Da sind wir ja eigentlich Kollegen. Ja. Also mehr oder weniger, das heißt, du sitzt da auch vor dem Mikrofon. Ja. Das ist so, ne? Wir wechseln uns dann ab. Manchmal sitzt man hinter, manchmal am Mikrofon, manchmal halt dann in der Technik. In der Technik, das macht ja alles dann selbst, ne? Wie viele Zuhörer habt ihr in dem Krankenhaus? Oh, das ist unterschiedlich. Schätzen wir, also über 100 werden es schon sein. Immerhin, ne? Immerhin, ja. Und was für Musik spielt ihr? Also alles über Volksmusik und Pop und Also ihr orientiert euch da auch schon an dem Geschmack der Leute, die da im Krankenhaus liegen? Ja, das wird dann meistens so am Vortag wird dann halt so rumgefragt, was so die Wunschtitel sind. Mhm. Und genau. was sind so die Highlights im Moment? Ja, im Moment haben wir zum Beispiel eine Reportage über den Hagebaumarkt in Altenhunden. Ich meinte jetzt die Musik so. Ach so. Ja. Ja, also meistens das Durchschnittsalter der Leute ist ja eigentlich so in dem Krankenhaus halt 50 und da muss man sich halt dann so ein bisschen anpassen. Also es ist nicht so wie bei euch, dass man dann so... Also nicht die Musikfarbe von 1 Live, eher lustige Musikanten und sowas. Ja, genau. Ja. Warst du aufgeregt, als du das erste Mal dann vor dem Mikro saßt? Ist ja schon irgendwie eine ungewöhnliche Situation, ne? Ja. Ich weiß noch, als ich meine allererste Sendung im Radio moderiert habe, da habe ich ich weiß noch ganz genau, die Nacht davor, die ganze Nacht nicht geschlafen und hatte Durchfall bis zum geht nicht mehr vor lauter Aufregung. Es war eine Live-Sendung im Deutschlandfunk und habe ich so gezittert, als ich da hingegangen bin. Aber da muss man dann durch, ne, wenn man den Job machen will. Ja. Willst du in diese Richtung gehen? Oh, das muss ich mir noch überlegen, also das weiß ich nicht. Vielleicht mal Star-Moderator bei 1 Live oder im WDR Fernsehen oder Tagesschau oder sowas? Ja, kann man sich ja mal überlegen. Wir werden dich vormerken, Pierre. Ne, du meldest dich mal bei uns nochmal. Ja, mach ich. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Jo, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Oliver, 33. Oliver sagt nichts. Oliver? Hi. Ja, hallo? Ja, jetzt aber, du bist dran. Ja, ich glaub's gar nicht. Doch, es ist wirklich wahr. Wir unterhalten uns jetzt miteinander. Über welches Thema eigentlich? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich wollte mich gar nicht beschweren. Beschweren? Ja. Hey, ja, dann aber los. So lange Urlaub? Ja. Und du hast kein Buch zwischendurch rausgebracht. Es kommt ein neues Buch. Ja, na. Zu Weihnachten. Dann hättest du aber besser platzieren können, Junge. Ja, man kann ja nicht alles auf einmal machen. Nee, es gibt ein neues Buch im Dezember. Dazu Näheres aber später. Das letzte Mal hat mir das sehr gut gefallen. Ja. Das Buch, das habe ich rechtzeitig gekauft. Mhm. Da konnte ich die Urlaubszeit überbrücken. Ja? Ach ja, und jetzt hast du im Trocknen gesessen, dieses Jahr im Sommer. Ja, jetzt habe ich im Trocknen gesessen. Auch wenn, ich habe mir was aufgenommen von früher, das habe ich mir angehört. Mhm. Also ich merke, das hat mir etwas über die Zeit drüber hinweg geworfen. Ja, also ich merke, ich habe es jetzt heute Abend hier mit hartgesottenen Fans zu tun. Hardliner. Domian Hardliner. Ich gucke immer im Fernsehsendung, wann fängt er wieder an? Ja. 24. August ist soweit. Oliver, du hast jetzt... Ich kann nicht glauben, dass ich am Telefon bin. Doch, du bist es wirklich. Kneif dich mal richtig in den Hintern und du wirst merken, du bist leibhaftig jetzt im Fernsehen, im Radio. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe einen gesoffen und ich bin Lieutenant Kojak Manhattan Süd. Oliver, gib mir bitte noch einen Tipp, einen Rat so für die nächsten Monate. Was sollen wir machen? Was wünschst du dir? Was für Themen möchtest du mehr vertiefen? Die bisher gewesen sind sehr gut gewesen. Mhm. Also ich bin immer wieder erstaunt. Ich hoffe, in deinem zweiten Buch kommt das wieder vor, hier von dem Mann, der ihr... was so extreme Leben anbelangt, der so, was weiß ich, 6 oder 7 bis 12 Kilo Hackfleisch und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also das neue Buch... Das war wirklich extremes Leben. Ja, das neue Buch, was im Moment entsteht, wird im Dezember erscheinen. Ungefähr Anfang, dauert ja noch. Anfang Dezember, ja, so schnell geht das nicht. Hoffentlich noch vor Weihnachten. Es wird bestehen wieder aus Dokumenten hier aus der Sendung, aus besonders interessanten Gesprächen. Und es wird bestehen aus einem großen Interview zwischen Hella von Sinnen und mir. Hella von Sinnen wird mich interviewen. Und das packen wir dann alles zusammen in ein Buch. Und das wird, wie gesagt, ich wollte auch, eigentlich auch noch hinkommen nach Köln, aber ich habe es nicht so ganz geschafft. Du meinst bei der CSD-Nacht oder was? Ja, ja, ja. Sicher. Lieber Oliver. Ich wollte dich auch nicht persönlich noch treffen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Ja, vielleicht holen wir das ein andermal irgendwie nach. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das ist ein gutes Motto. Domian, ich bin ganz erstaunt, dass ich dich am Telefon selbst getroffen habe. Ja. Jetzt wünsche ich dir alles Gute. Ich dir ebenfalls. Bleib uns treu und alles Gute. Und ich möchte mich sehr, sehr bedanken. Du hast eine super, super Sendung. Lass dir die von keinem mies machen. Eine super Sendung. Vielen Dank. Tschüss, Oliver. Super Sendung. Tschüssi, Domian. Tschüss. So, jetzt versuchen wir den Stefan nochmal. Stefan ist 18. Hallo? Ja, Stefan, hi. Ja, also erstmal wollte ich dir zu deiner Sendung gratulieren. Läuft echt super bei dir. Danke. Ja, und jetzt zu meinem Problem. Und zwar, ich bin 18 Jahre und ja, seit jetzt 2 Monaten stecke ich zum ersten Mal in einer schwulen Beziehung. Mhm. Und ein Freund, der möchte mit mir Analsex haben, aber irgendwie denke ich, dass ich dazu noch nicht bereit bin. Mhm. Und jetzt erpresst er mich so ein bisschen und... Inwiefern erpresst er dich? Ja, er sagt jetzt, also 2 Monate sind wir zusammen und wäre jetzt langsam mal Zeit und dann sucht er sich einen anderen. Mhm. Also mein Freund ist 36 und hat auch öfter was mit Schwulen gehabt. Mhm. Jetzt weiß ich mich nicht, wie ich mich da verhalten soll. Also die Situation ist für dich schon durchaus im Moment ernst. Und seine Androhung, dass er sich einen anderen sucht und dich verlässt, nimmst du, das ist von Gewicht auch. Ja, ich liebe ihn ja auch. Ja. Aber weißt du, ich habe den Eindruck, aufgrund der wenigen Sätze, die du mir jetzt erzählt hast, dass er dich nicht sonderlich liebt. Ich verstehe nicht, wie man als, vor allen Dingen, wenn man 36 Jahre alt ist, wie man als reifer Mann schon einen 18-Jährigen nach 2 Monaten zum Analsex treiben oder zwingen will. Das verstehe ich nicht. Ja, aber ich möchte ihn auch nicht verlieren, weil ich liebe ihn wirklich. Ja, aber mach dir das doch mal klar, dass das, was er da macht, nun durchaus nicht in Ordnung ist. Und ich finde deine Position völlig in Ordnung, wenn du sagst, ich möchte das noch nicht, ich bin dazu noch nicht bereit oder reif oder weiß ich was, ich habe dazu noch keine Lust, vielleicht in einem Jahr erst oder vielleicht erst in 2 Jahren, dann ist das eine Position, die man respektieren muss als Freund. Die muss er respektieren. Da gibt's nichts zu reden. Du hast recht. Du hast rigoros recht. Ja, aber, also, ich weiß es nicht. Ich habe so mit Homosexuellen noch keinen Kontakt so gehabt und ich weiß nicht, wann man da jetzt anfängt mit Analsex. Ach, da gibt es überhaupt gar keine Regel. Und es gibt wunderbare sexuelle Spielarten, die ihr vielleicht auch schon ein bisschen ausprobiert habt, ohne Analsex. Und wenn da wirklich Liebe im Spiel ist zwischen euch beiden, dann kann man sich herrlich vergnügen, ohne dass das praktiziert wird. Ja, ja, aber er sagt jetzt, außer Analsex, das bringt ihn alles im Prinzip nichts. So, er sagt, das ist alles nur für mich. Und er möchte auch mal seinen Spaß haben. Und ich möchte ihn den natürlich auch nicht. Vielleicht möchte ich ihn auch mal seinen Spaß gönnen. Stefan, trotzdem, wenn du das Gefühl hast, du möchtest das noch nicht, dann hast du ein Recht dazu, dieses auch zu sagen. Ja, aber dann verlässt er mich doch. Und wenn er dich deshalb verlässt, dann ist er auch nicht wert, dein Freund zu sein. Aber ich liebe ihn doch. Aber vielleicht liebt er dich dann nicht. Mach ihm das dann mal so richtig klar. Das hast du ihm das denn auch wirklich so auch erzählt, wie du es mir gerade erzählt hast, dass du das eigentlich gar nicht möchtest im Moment? Ja, ich habe schon oft mit ihm drüber gesprochen. Mhm. Und er ist da gar nicht ein bisschen einsichtig oder verständnisvoll? Gar nein, nicht. Er sagt, er liebt mich, aber das gehört einfach für ihn dazu so. Mhm. Kannst du es denn nicht zumindest dann so hinbekommen, dass du ihn bittest, dir noch ein bisschen Zeit zu lassen? Vielleicht noch, weiß ich, noch mal 2-3 Monate. Das wäre doch auf jeden Fall eher so eine Kompromisslinie. Ja, da weiß ich auch nicht, ob ich denn dazu bereit bin. Nee, aber das kannst du ja auch dazu sagen. Aber wenn du sagst, lass uns doch mal vielleicht dann in 3-4 Monaten noch mal reden. Aber im Moment möchte ich es nicht. Mensch, zieh das so durch. Mach doch nicht irgendetwas gegen deinen Willen. Wie fühlst du dich denn dann hinterher? Das ist nicht in Ordnung. Ja, ich möchte ihn doch nicht verlieren. Ja, aber jetzt steht ja, du kannst ja nicht einfach nur, damit du ihn nicht verlierst, irgendwas machen, was dir völlig widerstrebt. Vielleicht verlierst du ihn ja auch nicht, aber du musst halt auch deine Position durchsetzen. Du bist ja der Jüngere. Der soll ja auch nicht merken, dass er alles mit dir machen kann, nur weil du erst 18 Jahre alt bist. Also Stefan, von meiner Seite aus Ermutigung, deine Meinung da weiter zu behaupten. Und wenn du es nicht willst, willst du es halt nicht. Punkt, basta, aus. Meinst du, dass wir seine Beziehung beenden sollten? Ja, so schnell nun mal nicht, aber sag's ihm. Ja, aber er wird mich doch verlassen, wenn ich das jetzt nicht tue. Also ich sag dir nochmal, wenn das der einzige Grund ist, weswegen der dich verlässt, sei froh, dass du los bist. Sei froh, dass du los bist. Aber ansonsten verstehen wir uns doch echt super. Ja, gut. Umso schlimmer, wenn du nicht Analsex haben willst und ansonsten alles wunderbar ist und der verlässt dich deshalb, ist das ein Windei, glaub's mir. Vor allen Dingen, wo der 36 Jahre alt ist. Ich weiß nicht, wann ich mehr fertig bin. Jetzt, wenn er mich verlässt oder wenn ich das jetzt mit ihnen durchziehe. Ich glaube, wenn du das mit durchziehst, wenn du etwas machst, was dir gar nicht gemäß ist im Moment. Ich habe dir meine Meinung gesagt, okay? Ja, aber das ist jetzt meine erste schwule Beziehung. Bisher hatte ich nur hetero Beziehungen. Ja. Ja, aber dann ist das halt jetzt die erste und dann musst du dich halt so verhalten. Stefan. Okay, Domino. Domino heiße ich nicht, heißt Domian. Okay, ciao. Entschuldigung, Domian. Tschüss. Ciao. Domino. Claudia, 18 Jahre. Hi. Hallo? Ja, Claudia. Ja, also ich traue mich irgendwie gar nicht so richtig darüber zu reden, weil bisher habe ich das noch so keinem anvertraut. Ja. Aber ich denke, dass du mir vielleicht so dabei helfen könntest, weil es ist irgendwie eine Sache, die ist mir bis vorher noch nie passiert mit all meinen anderen Freunden, die ich vorher hatte. Und zwar ist mein Problem, dass mein Freund halt, ich weiß nicht, irgendwie er geilt sich so an mir richtig auf, so dass es bei uns beiden dann immer nur so für ein Quickie reicht. Was heißt, dass nur er kommt und ich dann irgendwie auf der Strecke bleibe. Und Wie lange seid ihr denn zusammen? Ach, wir sind jetzt schon ein halbes Jahr zusammen. Ja. Und eigentlich dachte ich auch, dass das eine absolute Ewigkeit irgendwie für uns wäre. Ich meine, meine Beziehungen haben bisher eigentlich auch schon länger gedauert. Aber für ihn ist das halt die erste Beziehung, die länger als 2 Monate war. Wie alt ist er? Er ist 19. 19, Und am Anfang war das bei uns eigentlich immer so wunderschön. Also jeder hat sich richtig für eine andere Zeit genommen und halt, das war das Bedürfnis, dass wir beide halt so das vollkommene Glück zusammen erlebten. Aber irgendwie seit einiger Zeit ist es so, ich meine, das ist auch, seitdem ich irgendwie mit meinen Freunden mehr unternehme. Also meine Freunde sind alle Gruftis und wenn ich mich so als Grufti anziehe oder so, dann steht er da unheimlich drauf und dann will er mich eigentlich gar nicht gehen lassen, weil er mich nur für sich alleine haben will. Ja, und dann, weiß nicht, dann fängt er an, dass er dann halt sagt, dass ich besonders gut aussehe und so und dann fällt er so fast über mich her. Und das dann so rein raus und für ihn war es das dann. Und ich also mit ihm zusammen bin ich eigentlich schon seit langem nicht mehr so richtig gekommen. Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass am Anfang eurer Beziehung es viel inniger und liebevoller abgelaufen ist? Dass er da auch Rücksicht auf dich genommen hat und einfühlsam umgegangen ist mit dir. Und jetzt seit einiger Zeit. Hat das mit dem Grufti-Outfit irgendwas Besonderes auf sich? Ich meine, er weiß, dass ich eigentlich im tiefsten Inneren so ein Grufti bin und dass ich das halt manchmal raushängen lassen muss, also wenn wir in Disco gehen oder so. Aber ich weiß nicht, es ist erst seit kurzem so, dass er dann irgendwie verrückt spielt und sich dann voll an mir aufgeilt und Claudia, es könnte sein, dass Rosi hat ja vorhin mit mir telefoniert, die 72 Jahre alt ist, ich weiß es nicht. Könnte sein, dass die vielleicht nicht genau weiß, was ein Grufti ist. Sag doch mal in ein paar Sätzen kurz, erklär's mal dem Rest der Welt. Also ein Grufti ist jemand, also der sich allein schon durch sein Äußeres irgendwie so ein bisschen von den anderen absondert, ich meine. Wie sieht das Äußere denn aus? Man zieht sich also im Grunde genommen eigentlich schwarz an und so Klamotten, die nicht so jeder tragen würde. Also zum Beispiel hohe Stiefel ist nur so ein Beispiel. Und dann irgendwie durchsichtige Kleider, Röcke oder sowas und im Samt und die Haare irgendwie natürlich schwarz und dann also irgendwie schon anders gestylt. Und das sieht schon sehr extravagant aus, ne? Pechschwarz, ja, manchmal ganz hohe schwarze Haare. Ich sehe die ja in Köln manchmal, deine Kollegen ja auch auf der Domplatte, am Dom, treffen die sich, glaube ich, einmal im Jahr, gibt es so ein Grufti-Treffen. Ist das hier so ein Fetischist, dein Freund, dass denen das aufgeilt, wenn du da in den schwarzen Klamotten vor ihm stehst? Oder wie? Na, ich weiß nicht, also mein Freund ist so das absolute Gegenteil von mir. Also er hat mit der Musik auch nicht allzu viel am Hut. Und naja, er steht so mehr auf Musik, die nicht so meinem Geschmack entspricht. Und ich meine, er ist so ein Jeans-Typ. Und irgendwie, ich meine, bei uns gibt es auch in der Stadt, also ich wohne in einer kleinen Stadt, da gibt es auch nicht so viele Leute, die sich so anziehen wie ich. Und ich meine, da ist man dann schon was Besonderes. Kritisiert er dich denn auch, dass du Grufti bist? Nee, er kritisiert mein Aussehen nicht so unbedingt, aber ich meine, er sagt natürlich dann schon, dass er Angst hat, dass andere Typen auf mich stehen und hinterherlaufen und so. Aber nochmal gefragt, ich habe das gerade so kapiert, dass immer wenn du in deinem vollen Outfit da vor ihm stehst, dass er völlig aufdreht und dich vernascht. Stimmt das so? Ich meine, es ist nicht nur so, aber besonders dann, wenn ich so rumlaufe. Also irgendwie turnt den das an, ne? Ja, scheint so. Im Klartext, aber du bist, was die Sexualität angeht, sehr unbefriedigt in eurer Beziehung. Ja. Wie sieht's denn sonst so aus? Ist er sonst denn nett zu dir und macht ja schöne Sachen miteinander? Und ich meine, sonst ist er schon immer so ein richtig romantischer Typ, also der auch Kerzenlicht und sowas liebt und sanfte Musik auch ab und zu. Aber sobald es dann halt zum Sex geht, dann... Wie erklärst du dir denn diesen Sinneswandel? Wenn er am Anfang liebevoll und romantisch war, warum ist er jetzt so ein Rambler geworden? Also im Moment habe ich so das Gefühl, dass er halt nur, dass ich ihm nicht mehr so viel bedeute, also dass es ihm dann nicht mehr so um mich auch geht beim Sex, sondern... Hast du dich denn beklagt bei ihm und das kritisiert? Ich habe ihm das schon öfters gesagt und dann... Ich weiß nicht, der hat dann auch immer sehr verständnisvoll reagiert, dass ihm das leid tut und so und dass er für seinen Trieb nichts kann, aber so langsam, ich meine, ich habe ihm dann schon mal gesagt, dass ich dann auch mal Lust auf so einen One-Night-Stand hätte mit einfach irgendjemandem, der sich auch Zeit für mich nimmt. Das ist ja schon ein Warnsignal, ne? Für ihn eigentlich. Also bisher habe ich das einfach immer nur scherzhaft gemeint, aber lange halte ich das so nicht mehr aus. Was vermutest du denn, was dahinter steckt? Vermutest du, dass beispielsweise er dich wirklich nicht mehr so sehr liebt oder irgendetwas anderes? Also ich glaube schon, dass er mich auch unheimlich liebt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er Angst hat, mich so zu verlieren, weil er ist halt kein Grufti und er weiß, dass ich normalerweise eigentlich auch auf Gruftis mehr stand. Und aber ich verstehe nicht, wenn er sich so verhält, besteht die Gefahr doch noch viel mehr, dass er dich verliert. Ja, das würde ich so auch sehen, aber ich kann mir sein Verhalten sonst nicht erklären. Also es scheint ja so zu sein, dass man mit dem Typ, mit dem Jungen reden kann, ne? Ja, das ist auf jeden Fall sehr in Ordnung. Ja, dann mach ihm das doch nochmal und vielleicht noch eindeutiger klar, dass diese Art der Sexualität nicht dein Ding ist und dass du da auch keine Lust mehr drauf hast. Mach ihm klar, du liebst ihn. Ja, ist das so? Ja, doch, das ist so. Das musst du ihm auch nochmal klar sagen, dass es auch keinen Grund gibt, eifersüchtig zu sein auf die Grufti-Jungs. Und wenn sich das da gar nicht ändert, dass du keine Perspektive siehst auf eine Sexualität und vielleicht letztendlich auch nicht auf eure Beziehung bezogen. Vielleicht sieht er das dann auch ein. Und wenn du schon von dir aus sagst, ich habe mal Bock auf einen One-Night-Stand, um mal endlich ein bisschen Liebe zu, Zärtlichkeit zu erfahren, müssen alle Warnleuchten bei ihm letztendlich angehen. Ne? Also sag ihm, dass du das nicht mehr mitmachst, diese Sexualität. Dass du ihn liebst und wenn er dich liebt, dann muss er sich mehr auf dich einstellen und einlassen. Okay. Liebe Claudia, toi toi toi. Okay, hoffentlich funktioniert. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 1.32 Uhr, es ist so um die 1:30 und was sagt uns das? Das sagt uns, wir machen jetzt eine kleine Pause. Und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das wieder Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Heute sind wir offen, ganz offen für euch und für alle eure Themen. Und wenn ihr ganz einfach euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier im Studio erreichen könnt, lautet 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Bitte nicht vergessen, wenn ihr mir faxt, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls hier in die Sendung reinschalten können. Nochmal die Faxnummer 0180-5678-110. Und jetzt bin ich verbunden mit Christian. Christian liegt immer irgendwie aus Versehen auf der 15-jährige Christian, wie schade. Dann machen wir weiter mit mit Barbara. Barbara ist 35. Hallo Domian. Hallo Barbara. Also zu meinem Problem, ich habe eine Tochter, ja? Die ist 15 Jahre alt und es klingt jetzt ziemlich banal, aber es ist überhaupt nicht banal, das Problem, sie nimmt stetig zu. Und ich hoffe mir von dir einen neutralen Rat, darum rufe ich dich an. Oh weia. Also du musst dir vorstellen, du hast eine 12-jährige Tochter, die ist schlank, die ist hübsch, ist alles in Ordnung und dann nimmt die plötzlich ganz krass zu. Was heißt denn plötzlich? Ja, es ist natürlich begründet in einer unglücklichen Beziehung, in der ich war. Mhm. Ich habe mich also vor einem guten Jahr getrennt von meinem Mann. Es war natürlich alles andere als gut für meine Tochter. Es ist also nicht der leibliche Vater gewesen von ihr. Und ja, in dem sehe ich das Ganze begründet, dass sie so zugenommen hat. Sie hat also nicht wohl gefühlt. Inzwischen geht es ihr gut, aber das Problem ist einfach da. Es ist ein Teufelskreis. Sie hat zugenommen, sie fühlt sich nicht wohl, sie fühlt sich nicht akzeptiert, sie fühlt sich unansehnlich. Mhm. Und der Teufelskreis besteht darin, dass sie immer mehr zu sich nimmt an Nahrungsmitteln, ja, weil sie unglücklich ist. Und das Ganze verschlimmert sich natürlich stetig. Sie ist, ist sie 12 oder 15 Jahre? Sie ist jetzt 15. Sie ist jetzt 15 Jahre. Mit 12 hat es angefangen, ja. Ah ja, das heißt, das Ganze hat schon eine Zeit gedauert, eine dreijährige Phase hinter euch. Und du musst dir jetzt Folgendes vorstellen, es gibt, darum sage ich auch neutralen Rat, erhoffe ich mir von dir, es gibt also Leute, mit denen ich drüber reden kann, meine Mutter, meine Geschwister oder auch gute Bekannte. Man möchte sie ja nicht bloßstellen oder sonst irgendwas, aber man redet mit bestimmten Leuten darüber, was kann ich tun. Viele sagen, du darfst es nicht ansprechen, du darfst sie nicht dazu drängen, abzunehmen. Dann wird sie trotzig, dann fühlt sie sich bedrängt. Die anderen sagen, mach irgendwas, du kannst nicht zuschauen, wie das immer schlimmer wird. Also man weiß im Endeffekt als Mutter überhaupt nicht mehr, was man machen soll. Um sich, damit ich mir ein Bild machen kann, beschreib sie doch mal, wie groß ist sie und wie schwer ist sie jetzt? Sie ist ungefähr 1,65 Meter und wiegt, ja, das ist das Problem, sie sagt mir ihr richtiges Gewicht inzwischen gar nicht mehr. Was vermutest du, was schätzt du? Ich vermute zwischen 75 und 79 Kilo. Das ist entschieden zu viel für das Alter, ja. Also ich bin und sie isst wirklich auch sehr viel. Ja. Ja. Und sie verleugnet es natürlich auch, ja. Sie gibt es dann noch nicht mehr zu. Man merkt es einfach nur vom Aussehen her, dass sie immer dicker wird. Und also ist dieses Thema dick sein oder immer dicker werden, ist auch ein Tabuthema zwischen euch beiden. Genau. Also ich darf das überhaupt nicht mehr ansprechen, das Problem, dann heißt sofort, Mama, sag nichts mehr, ich kann es nicht mehr hören, sag nichts mehr, dann wird es besser, ich versuch's ja, sage ich nichts mehr, wird sie immer dicker, ja. Sage ich irgendwas, dann gibt's ja sofort Streit. Redet sie denn überhaupt mit irgendjemandem darüber, weißt du das? Gibt es da irgendwie eine gute Freundin? Nein, sie möchte nichts davon hören. Sie möchte nichts über Gewicht oder Figur oder sonst irgendwas hören. Und du hast den Eindruck, dass es im Moment immer noch daraus resultiert, dass sie in der familiären Situation nicht so glücklich ist? Nein, inzwischen ist sie alles okay. Sie lebt mit mir alleine. Die Situation hat sich absolut gebessert. Sie fühlt sich inzwischen sehr wohl. Aber das Problem ist, dass das ein Teufelskreis ist, nachdem sie sich unansehnlich fühlt und natürlich selber, ich bin mir absolut sicher, dass sie sich selber sehr unansehnlich findet, versucht sie das zu kompensieren, indem sie wieder mehr isst. Ja? Das ist das typische das Problem. Das ist dann wirklich ein Teufelskreis. Ne? Ja, ja, klar. Und das Problem, was ich jetzt von dir was ich von dir wissen möchte, was würdest du machen, wenn du jetzt eine Tochter hättest mit 15, würdest du das Thema unter den Tisch fallen lassen und sagen, ich sage jetzt nichts mehr, aber dann tut sie nichts. Oder also, ich sage was, dann fühlt sie sich bedrängt. Was soll ich machen? Also was ich jetzt sage, ich bin kein Psychologe. Ich sage, würde das jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, wie ich als Vater reagieren würde. Ja. Ich würde das Thema natürlich nicht unangesprochen lassen. Das, ja. Das wäre kein Weg. Vielleicht wäre der richtige Weg, dass ihr gemeinsam zu einem Familientherapeuten gehen würdet. Dazu, das lehnt sie ab. Dazu muss, ja, das ist natürlich das ganz große Problem, ja. Sie davon zu überzeugen. Ich glaube, dass es nicht richtig ist, gar nichts zu machen. Da ich aber, ich unterstreiche nochmal, kein Psychologe bin, fände ich es sehr gut, wenn du gleich mit meiner Psychologin nochmal reden würdest, mit der Petra. Ja. Die sicher sehr erfahren ist mit solchen Sachen und da vielleicht auch ein paar Tricks weiß, wie man vielleicht deine Tochter in irgendeiner Weise dafür begeistern könnte, dass ihr zusammen mal zu einem Therapeuten geht. Ich habe nämlich schon versucht, ihr anzubieten, nachdem ich selber wirklich schlank bin und sehr auf meine Figur achte, mich jeden Tag wiege und so weiter, denke ich mir, bin ich eigentlich ein Vorbild für sie. Ja, aber vielleicht auch eine ständige Provokation, das weiß man nicht. Und ich weiß nicht, was bin ich eigentlich für sie? Bin ich eine Provokation oder bin ich eigentlich ein Vorbild? Deswegen glaube ich möchte ein Vorbild sein und bin vielleicht, wie du sagst, eine Provokation für sie. Deswegen glaube ich gar nicht, ich bin fast sicher, dass du das nicht alleine in den Griff kriegst und dass ihr beide es zusammen nicht in den Griff bekommt, dass da noch jemand Drittes dazu kommen muss. Ja. Ich schlage vor, Barbara, du legst jetzt auf und die Petra ruft dich sofort an und dann könnt ihr darüber reden. Okay, danke schön, Jan. Tschüss, Barbara, alles Gute. Jetzt begrüße ich herzlich Frank und Frank ist 22. Ja, hi, morgen. Guten Morgen, Frank. Schönen Urlaub gehabt? Ja, ich kann nicht klagen. Das ist die Hauptsache. Ja. Aber ich habe ein ganz normales, was heißt normal, aber so eine Art Beziehungsproblem. Ja. Eine ziemlich eingefahrene Kiste, obwohl die erst heute passiert ist. Und zwar... gut, eine eingefahrene Kiste. Ja. Alles klar. Meine Freundin hat mir heute sozusagen offeriert, dass sie sich in anderen verliebt hat, weiß es aber nicht so genau. Das ist wohl noch ziemlich frisch. Und das Dumme an der Sache ist, derjenige ist ein guter Bekannter von mir. Wir arbeiten zusammen, alle drei sozusagen in einem Bistro. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie ich mich da so verhalten soll. Ich habe das zwar selber auch schon mal gehabt mit einer anderen Freundin von mir. Liegt eine Zeit zurück. Ich habe mich damals ziemlich mies verhalten eigentlich und habe natürlich jetzt nicht unbedingt die Lust, dass mir dasselbe passiert. Wie lange seid ihr beide denn zusammen? Ja, knapp 2 Jahre. 2 Jahre, also das ist ja schon eine ganze Weile. Jetzt habe ich halt nicht unbedingt die Ahnung, wie man das so regeln könnte. Ich meine, man kann sich nicht unbedingt toll selbst anpreisen, indem man immer wieder sagt, ja, ich bin doch irgendwie auch der Beste und das ist ein bisschen anwiderig und vor allem, sie liebt mich auch noch irgendwo, hat sie auch gesagt, deswegen... Sag das doch mal ein bisschen konkreter. Sie hat sich in einen anderen verliebt, ist sich aber nicht ganz sicher, dass sie sich in ihn verliebt hat. Das sagt man besser verguckt, oder? Verguckt? Ja. Das klingt schon harmloser, ne? Klingt harmloser, ja. Gibt es denn zwischen euch beiden schon irgendwie Probleme oder Dinge, worauf du das zurückführen kannst, dass sie sich in eine andere Richtung orientiert? Weniger. Also wir hatten natürlich, klar, in 2 Jahren hat man einige Probleme und auch schon einige Streitereien hinter sich. Das ist klar. Aber jetzt im Moment konkret lief eigentlich alles in letzter Zeit wunderbar. Habt ihr guten Sex noch miteinander? Das auch. Nach 2 Jahren? Ja, sicher. Ja. Wie hat sie sich, du liebst sie nach wie vor sehr. Ja. Wie hat sie sich denn geäußert, wie das jetzt weitergehen soll? Das ist ja nun wirklich eine sehr prekäre Situation, wenn ihr zusammen in einer Kneipe arbeitet. Richtig. Geäußert eigentlich gar nicht. Also sie hat natürlich auch keine Ahnung. Gut, sie ist erst knapp 20 und hat so gesehen so eine Situation auch noch nie erlebt. Ich bin auch hier erst da richtig längerer Freund. Und deswegen hat sie überhaupt keine Ahnung. Und ich habe ihr halt erzählt, wie das damals bei mir war. Und hoffst so ein bisschen inständig, weil es ging damals auch so aus, dass ich dann letztendlich bei meiner Ex-Freundin geblieben bin. Du meinst, das könnte ja immer so sein, ne? Tobt in dir nicht die Eifersucht? In mir tobt ziemlich die Eifersucht, natürlich. Ja. Das ist jetzt eine ganz heikle Zeit. Ja, klar. Eine ganz heikle Zeit. Ich habe oftmals den Fehler begangen, in ähnlichen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, dass ich dann ausgetickt bin, dass meine Eifersucht mit mir durchging und dass ich viel zu aggressiv wurde oder viel zu einnehmend und das, ich glaube, man macht alles damit falsch. Ja. Ich glaube, dass jetzt mal so objektiv gesehen, die Frage, ob man das dann durchziehen kann, objektiv ist sicher das Richtige, dem anderen zu zeigen, dass man ihn wirklich abgrundtief liebt. Natürlich auch eine gewisse Eifersucht, das gehört dazu. Ja. Aber dass man nicht zu sehr an den Rand klammert. Ja, nun, wie zeigt man jemandem, dass man ihn abgrundtief liebt und klammert nicht? Nein, das kannst du ja nun zeigen, indem du dich wirklich um sie bemühst, indem du sehr nett zu ihr bist, indem du besondere Dinge dir einfallen lässt, mit ihr zu machen, indem du ihr ein Geschenk machst und dass du einfach mehr um sie wirbst wieder, was nach 2 Jahren vielleicht so ein bisschen eingefahren schon ist. Ihr wohnt aber nicht zusammen, ne? Nee, das nicht. Dass du einfach dich um diese Frau wieder neu bemühst. Ja. Du, dummerweise ist jetzt jemand anders mit ins Rennen ein bisschen geraten. Ne? Richtig. Und du hast kein Recht auf die Frau. Mhm. Ne? Man denkt immer so, wenn man jemand zusammen ist, dass der gehört mir. Ne? Das ist aber nicht so. Nee, das ist klar. Dadurch, dass ich es ja immer selbstständig, da weiß ich auch in etwa, wie es ist. Und du musst sehr viel Disziplin aufbringen, um nicht den Arsch raushängen zu lassen, diesem Typ gegenüber. Das, ja gut, so gesehen, letztendlich kann er ja nichts dafür. Er weiß auch nichts davon. Ach, da ist noch gar nichts gelaufen zwischen den beiden. Nee. Ach so, ich dachte, da wäre schon so ein kleines Techtel. Ach so, ja. Umso besser. Das heißt, sie hat nur etwas gesagt, quasi auch als Signal zu dir hin. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, es wäre viel komplizierter, wenn da schon eine Verwandlung gewesen wäre. Ja gut, das Signal, das habe ich ihr sozusagen aus der Nase gezogen. Wie kamst du darauf da? Ja, es ist, also die letzte Woche lief es irgendwie nicht mehr so toll und jetzt am Wochenende auch nicht. Und ich habe da halt immer direkt drauf angesprochen, konkret gefragt, was los sei und hatte schon mal so eine Vermutung in die Richtung, das muss aber, ich vertraue da ziemlich, das muss wirklich erst seit diesem Wochenende sein, dass sie konkret diese Gefühle hat. Es kann ja auch sein, dass sie dieses einfach mal so gesagt hat, um dich zu aktivieren. Könnte sein. Da noch gar nicht viel eine Realität zwischen den beiden entstanden ist. Könnte sein, aber das glaube ich wäre dann eher wohl unterbewusst. Unterbewusst, ja klar. Ja. Hat sie denn zu dir irgendwas gesagt, wann sie sich dem anderen offenbaren möchte? Nee, sind eigentlich beide der Meinung, dass der andere das nicht unbedingt erfahren sollte, da sie jetzt auch erstmal rausfinden will, was sie von ihm hält, beziehungsweise wie das jetzt überhaupt weitergehen soll. Also Frank, ich glaube, deine Position ist durchaus noch gut und du hast gute Karten. Da ist noch nichts gelaufen, das ist schon ein Goldes wert. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir uns halt jedes Wochenende sehen, alle drei gemeinsam und man steht dann halt sozusagen daneben, wenn sie den anderen auslotet und zu gucken, was sie da für ihn fühlt und so. Da musst du jetzt durch, das geht jetzt nicht anders. Aber du hast die große Chance, die Frau nochmal neu zu erobern. Bemühe dich um die. Mach tausend Sachen, denk dir was Schönes aus, was du mit ihr zusammen unternehmen könntest. Mach ihr ein tolles Geschenk. Zeig deine Schokoladenseite. Vielleicht funktioniert es dann. Ich glaube, das ist gar nicht, die Chancen stehen gar nicht so sehr schlecht für euch. Ich hoffe es für mich. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Tschüss, Olli. Frank. Tschüss. Ja, Frank. Ciao. Tschüss. Jetzt haben wir am Apparat den 17-jährigen Tordes. Entschuldige, ich wollte gleich mal fragen, den Namen. Der ist mir nicht so geläufig. Ja, das geht den meisten wohl so. Woher kommt denn Tordes? Aus Norwegen. Schön. Klingt gut, finde ich. Ja, danke. Ja. Aber du bist nicht eine Norwegerin. Nein, bin ich nicht, leider. Leider. Tordes, 17 Jahre alt. Ja. Hat hier angerufen. Ja, ich wollte mit dir darüber sprechen. Ich habe mich in einen Mann verliebt. Er sagt von sich selber, er sei bi. Und ich denke allerdings nach dem letzten Wochenende, dass er schwul ist. Also. Was hat das Wochenende denn offenbart? Ja, es fing an, am Donnerstag haben wir uns erst, also wir haben uns so getroffen, meine beste Freundin ist mit seinem besten Freund zusammen. Und wir waren halt bei ihm in der Wohnung und die beiden sind dann irgendwann mal verschwunden. Und wir saßen dann so und haben uns dann stundenlang unterhalten. Und fand ich auch alles ganz klasse, weil ich dachte, ja, ist ja super, dann verstehen wir uns wenigstens, wenn die dann ständig irgendwie woanders sind. Und dann am Freitag ging dasselbe dann von vorne los und wir saßen dann wieder da alleine und er setzte sich zu mir und wir unterhalten uns wieder und er legt so seinen Kopf bei mir auf den Schoß und so, guckt mich an und irgendwo an dem Abend habe ich mich dann in ihn verliebt. Und am Donnerstag hatte er mir halt schon erzählt, dass er halt bi ist und so. Und aber irgendwas ist an dem Wochenende passiert, aufgrund dessen du sagst, der ist eigentlich schwul. Ja, wir waren dann am Samstag, waren wir dann zusammen in einer Kneipe und haben Bruderschaft getrunken. Und aus dem Küsschen hinter dem Bruderschaft kam dann ein Zungenkuss. Und das Ganze ging dann auch später noch weiter. Und am Sonntagmorgen, also wir haben da bei dem Freund von meiner Freundin und von ihm halt übernachtet alle. Und am nächsten Morgen sagte er zu mir so, ja, er sagte, er hätte seit fast 4 Jahren halt keine Beziehung mehr mit einer Frau gehabt. Wie alt ist er denn? Er ist 25. Ja. Sondern immer mit Männern? Immer mit Männern. Und ich sag so, ja, und du willst es nicht versuchen. Weil er hatte am Samstagabend noch mit meiner Freundin gesprochen. Du hast gesagt, du willst es nicht versuchen. Was hat er darauf geantwortet? Nein, ich habe gesagt, ob er es nicht versuchen will. Ja, genau. Als Frage, ne? Ja. Und was hat er darauf geantwortet? Er sagte, ja, das würde sowieso nicht klappen nach 4 Monaten oder so, halt nach irgendeinem Zeitraum bräuchte er halt garantiert wieder irgendeinen Mann. Das hat er so klar zu dir gesagt? Ja, aber ich weiß, er hat am Abend vorher mit meiner Freundin noch gesprochen und gesagt, mit mir würde er es versuchen wollen. obwohl er irgendwo Angst hätte vor einer Beziehung mit einer Frau, aber er würde es versuchen wollen. Mhm. Mit mir würde das vielleicht gehen. Jetzt stehst du da mit deiner Liebe, mit deinem Verliebtsein und bist ganz unsicher, ob du dich auf den Mann einlassen sollst. Ja, er hat ja zu mir gesagt, er möchte mir jetzt nicht wehtun, deswegen sollten wir erst gar nichts anfangen. Mhm. Ich meine, das ist natürlich sehr ernst zu nehmen. Das finde ich ernstzunehmender als das, was er zu deiner Freundin gesagt hat. Ja, also... Und ich finde es auch ehrlich von ihm. Ich finde es auch respektabel, dass er das so zu dir gesagt hat. Ja, vielleicht schlägt ja doch ein mehr schwules Herz in ihm und er hat dann auch nach eurer gemeinsamen Nacht irgendwie schon gespürt, dass das dann doch vielleicht nicht seine Welt ist, zumindest nicht für eine Liebesbeziehung. Ja, es war ja nicht so, es war nicht mehr als Küssen, was wir in der Nacht hatten. Das ist ja egal, aber ihr habt euch sehr intensiv miteinander beschäftigt, ne? Ja, schon. Mhm. Also, Tordes, ich würde da nicht jetzt missionieren wollen an deiner Stelle und den umkrempeln. Wenn der das so gesagt hat, nimm das ernst und respektiere das. Ja, das tue ich und ja auch. Und gehe da durchaus dann auch auf eine Distanz oder versuche es vielleicht so hinzubiegen für dich, wenn du das kannst, dass ihr einfach erstmal so eine Freundschaft miteinander habt. Sollte sich bei ihm da noch doch etwas anderes regen, dann sollte das von ihm aus kommen, aber nicht durch deinen Druck, indem du ihn da in die Zange nimmst. Das ist kein gutes Vorzeichen. Nee, da mache ich ja auch gar nichts weiter. Ist es denn für dich denn schwer, da jetzt erstmal ein bisschen so auf Distanz zu gehen? Ja, das ist so, dass ich sowieso nur am Wochenende da bin und ich wohne in einer anderen Stadt als meine Freundin. Und von daher sehen wir uns sowieso nur am Wochenende, wenn überhaupt. Also Tordes, die Grundvoraussetzungen sind, glaube ich, so, dass du da dich nicht weiter engagieren solltest im Moment. Sonst, glaube ich, ist das Unglück schon vorhersehbar für dich. Und wenn er sich irgendwie anders entscheidet, wird er schon initiativ werden dir gegenüber. Ja. Sieh mal zu, dass du es so durchgezogen kriegst. Ja. Viel Glück. Ja. Tschüss, Tordes. Ja, tschüss. 1.51 Uhr und Punkt 1.52 Uhr, jetzt kommt Michael. Michael ist 29. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Michael. Ich habe ein Problem. Und zwar, also ich bin jetzt seit 1,5 Jahren arbeitslos. Ja. Und ich hätte jetzt dann also eine Stelle, also eine Umschulstelle als Mediengestalter. Als Mediengestalter? Mediengestalter. Entschuldigung. Was ich schon wieder alles höre. Als Mediengestalter. Ja, richtig. Was ist das? Also das ist die neue Berufsbezeichnung von Werbe- und Medienvorlagenhersteller. Das du sagst immer Mädchen, ich verstehe immer Mädchen. Nein, Medien. Medien, ja. Richtig. Ja, ja und also ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mich auf diesem Gebiet jetzt selbstständig machen soll oder ob ich erst eine Umschulung machen soll. Weil also gelernt habe ich Werkzeugmacher, also ich mache jetzt schon seit mehreren Jahren für kleinere Firmen und so Werbesachen, Werbevorlagen und so. Ja, und jetzt habe ich irgendwo ein bisschen Angst davor, mich selbstständig zu machen, gerade jetzt, also zu dieser Zeit, ne? Das ist halt immer ein bisschen problematisch, ne? Du bist nicht ein schlechter Berufsberater. Ich kann deine Qualifikation ja gar nicht einschätzen, ob es nicht klüger ist, vielleicht auch erstmal die Umschulung zu machen und dann den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, das ist halt so, also Umschulung schön gut, aber das sind halt auch finanzielle Probleme, gerade durch das, dass ich jetzt schon 1,5 Jahre arbeitslos bin, ne? Und das wären halt auch wieder 2 Jahre mit wenig Geld, ne? Würdest du dir das denn zutrauen, jetzt in diese Branche hineinzuspringen? Und ja, also das auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall? Ja. Das heißt, du hast auch schon durch deine Tätigkeiten genug Erfahrung gesammelt? Ja, also Erfahrung habe ich da schon, ja. Ich habe auch schon mehrere Praktika gemacht auf diesem Gebiet. Ja, du traust es dir zu. Was bremst dich denn dann noch? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich doch Angst, dass es... Ja, dass es nichts wird. Was hast du zu verlieren, wenn du es machst? Ja gut, eigentlich nichts. Bloß halt jetzt also die Lehrstelle, ne? Da müsste ich halt jetzt dann absagen. Und, also die Umschulungsstelle. Ja, die Umschulungsstelle, ja. Musst du für diese Selbstständigkeit auch Geld investieren? Nein, eigentlich nicht. Also das, was ich dazu bräuchte, das hätte ich schon alles. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen und vielleicht... geht jetzt irgendein Arbeitsamtsmensch, der das jetzt hier verfolgt, auf die Barrikaden. Aber so, ich bin ja immer so der Auffassung, machen ist gut, ne? Wenn jemand mutig ist und irgendwie Selbstvertrauen hat, dann spring ins kalte Wasser und mach dein Glück. Ich würde dich ja ermutigen. Ja, eigentlich schon, aber ich sage das jetzt mit Vorsicht, weil ich deinen ganzen Fall nicht so kenne. Mhm. Aber wenn du von dir aus so sagst, ich traue mir das zu und ich glaube, nach meiner Einschätzung hätte ich auch Chancen, dann mach es, Mensch. Ja, ich habe halt ein bisschen Angst, also Kunden zu gewinnen, ne? Das ist halt das Problem. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich dann an die Sache rangehen soll, also die Kunden werben und so, ne? Kann ich nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich immer höchste Achtung vor Leuten habe, die so ihr eigenes Ding kreieren, ne? Und auch nicht so die vorgetrampelten Wege gehen. Und wenn du zu denen gehören solltest, was ja sein kann, so wie ich das gerade gehört habe, fände ich das klasse und dann mache es. Aber, wie gesagt, mein Rat ist, mit großer Vorsicht zu genießen, weil ich den Gesamtkomplex deines Lebens da nicht kenne. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Michael, ich wünsche dir viel Glück und toi toi toi. Gut, wie auch immer du dich entscheidest. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt habe ich noch die Kerstin dran. Kerstin ist 25. Hallo, ja. Ja. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich nicht weiterkomme. Dass ich nicht weiß, ob ich aufgeben soll oder weitermachen soll. Man soll nie aufgeben. Ja, das ist leicht gesagt. Oder fast nie. Aber erzähl, wo du im Moment, wo das Problem liegt. Ja, bei mir brechen alle schlimmen Ereignisse zusammen. Ich habe meine große Liebe kennengelernt vor über einem Jahr. Mhm. Juni letzten Jahres. Und mich wahnsinnig in ihn verliebt. Musste dann nach 3 Monaten feststellen, dass er Fetischist ist und Masochist dazu. Und das war unheimlich schmerzhaft natürlich, weil ich mich so in ihn verliebt hatte, dass ich dachte, dass wir zusammenbleiben würden. Das war der Grund, weswegen ihr euch getrennt habt? Also ich denke, dass es sich so zugespitzt hat. Wir haben das dann weiter noch 9 Monate ausgehalten. Mhm. Wir haben uns jetzt erst vor 2 Wochen getrennt, dass sich das so zugespitzt hat, dass es eigentlich keine andere Chance mehr gab. Als Was hat er von dir verlangt? Also das... Eigentlich das Schlimmste, was er von mir verlangt hatte, war, auf ihn zu warten, weil er rausfinden musste, was er wirklich will. Das war sehr schmerzhaft. Ich musste dann zulassen, dass er auf eine Party gegangen ist und das austesten musste. Und also im sexuellen Sinne? Ja, auf eine Sadomaso-Party. Und ich musste mit ihm mitfahren in irgendwelche Geschäfte und... mir er stand auf Schuhe, mir diese Schuhe angucken und kaufen und das auch mit ihm ausüben. Und ich bin natürlich über alle Grenzen gegangen, die eine Frau eigentlich übertreten kann. Aber es war überhaupt nicht deine Welt und dein Ding? Nein, überhaupt nicht. Es ist auch immer noch nicht und kann es auch niemals sein. Also das war jetzt ein Grund, was die Katastrophe, sage ich mal, in deinem Leben ausgelöst hat. Ja. Die Trennung von diesem Mann, von dem du dachtest, das ist deine große Liebe. Was liegt noch an? Noch liegt an, dass meine Mutter dann vor 2 Wochen, also 2 Tage, nachdem er Schluss gemacht hatte, was heißt verunglückt, also sie ist so schwer gestürzt, dass es immer noch nicht ganz sicher ist, ob sie diese Lähmungserscheinungen in den Beinen wieder weggehen werden. Mhm. Und das Allerschlimmste, das ist sehr egoistisch, aber ich stecke mitten im Vordiplom. Ich habe in 2 Tagen meine nächste Prüfung. Mhm. Was machst du? Ich studiere Psychologie. Mhm. Was mir eigentlich sehr viel Spaß macht. Ich musste die letzte Prüfung schon absagen, weil ich einfach zusammengebrochen bin. Mhm. Und ich bin das erste Mal in meinem Leben zusammengebrochen. Mhm. Und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, ob ich auf meinen Körper hören soll und sagen soll, nein, bleib jetzt bei dir, finde deinen Weg, beruhige dich wieder. Mhm. Oder soll ich weitermachen? Was ist denn die Alternative für dich, wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht mehr weiter? Tja, natürlich nur ein Semester zu verlieren, aber es ist so schmerzvoll. Ich habe das Leben noch nie so schmerzvoll erfahren. Es tut so weh. Also, ich würde sagen, Kerstin, Prüfungsstress in jeglicher Hinsicht ist keine Katastrophe, kennen wir alle fast. Kennt jeder von uns. Dann die Sache, dass du eine Liebe verloren hast, ist auch grauselig, aber ist auch nicht die Weltkatastrophe. Mit deiner Mutter, das ist traurig, aber... Es ist ja jetzt nicht so ein Unglück passiert, dass sie gestorben ist dabei. Mhm. Man muss ja auch immer sehen, was hätte noch alles passieren können. Man muss ja auch immer das Positive sehen. Ja, das habe ich verloren, ja. Aber das ist immer so wichtig, finde ich, dass man das auch von jemand anderem nochmal gesagt bekommt. Mhm. Dass man auch das Gute noch sieht. Und wenn du bist erst 25 Jahre alt, noch ein Semester jetzt sausen lässt, ist doch völlig egal. Wenn das deiner Seele dabei besser geht und du einfach ein bisschen mehr zur Ruhe kommst, dann lass das Semester einfach fahren. Und ordne dich erstmal ein bisschen wieder miteinander. Mhm. Liebe Kassi, ich muss ja Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Aber ich will dich nur noch mal ermutigen, das ist alles nicht so ganz dramatisch. Das Glas ist auch halb voll. Es ist zwar halb leer, aber es ist verdammt nochmal halb voll und es gibt gute Chancen, dass es wieder ganz voll wird. Vielleicht schaffe ich ja trotzdem die Prüfung übermorgen. Vielleicht, ja. Und dann fände ich das ganz toll. Liebe Kerstin, toll, toll, toll. Ja. Tschüss. Ja. So, meine Lieben, in der Technik, Markus Liebetanz. Um morgen Nacht heißt unser Thema Liebestöter. Ich möchte mit euch über Liebestöter sprechen. 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Ciao.